Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wunderbar, dann einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur ersten, das heißt konstituierenden Sitzung des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland. Heute am 4. Mai, wir beginnen mit leichter Verspätung um 20.32 Uhr. Im Mumble NRW und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen in den Stream auf YouTube oder Twitch. Wir sind vollständig anwesend. So, da musste ich ein bisschen scrollen. Also, anwesend sind der Sven, die Vakro, der Wolf, der Balli, der Janis, der Christoph, die San und der Martin. Mein Name ist Vakro, ich werde dann heute mal die Sitzungsleitung übernehmen, möchte aber zunächst das Wort an den Sven geben. Sven, du wolltest ein bisschen was sagen. Genau, ich wollte euch nochmal hier alle, also einmal die Kollegen, euch alle begrüßen, einmal hallo an die Zuhörer, hallo an entsprechende ZuschauerInnen auf Twitch, YouTube oder sonstigen Streaming-Plattformen. Letztendlich will ich nochmal in ganz offizieller Manier euch quasi einmal noch begrüßen und noch einmal feststellen, dass ich mich wirklich freue, mit euch die nächsten Jahre zusammenzuarbeiten. Wir haben große, wichtige Aufgaben, die anstehen, also Europawahl, Bundestagswahl und auch die Kommunalwahlen, die anstehen werden. Das sind keine leichten Aufgaben. Ich denke aber sicher, wenn wir so rangehen mit vollem Elan und eben weiterhin und das Beste tun, um die Partei und unsere Werte voranzutreiben, dass wir das zusammen schaffen werden. Davon bin ich überzeugt. Und ich freue mich hier auf die erste Sitzung mit euch von vielen. Danke. Bitteschön, Vakro. Danke dir, Sven. Okay, ich hatte schon gesagt, wir sind vollständig anwesend. Damit sind wir natürlich auch beschlussfähig. Wir haben auch satzungsgemäß und fristgerecht eingeladen. Ein Protokoll einer letzten Sitzung gibt es nicht anzunehmen. Was wir aber an erster Stelle tun wollen, ist die neue Geschäftsordnung anzunehmen. Wir haben uns darauf geeinigt, die alte bestehende Geschäftsordnung mit zwei Änderungen zu übernehmen. Auf der einen Seite sind das natürlich unsere Geschäftsbereiche, die wir aufgeteilt haben. Und wir haben in Paragraph 2 eine kleine Änderung vorgenommen. Das betrifft Sitzungen, die im Notfall und außerordentlich stattfinden müssen, hatten bisher eine Einladungsfrist von 3 Tagen. Das wollen wir ändern auf 24 Stunden, weil ein Notfall sollte nicht so lange dauern und es ist ja auch immer eine Mindestfrist. Das heißt, wir wollen natürlich, wenn sowas passiert, auch so zeitig wie möglich einladen. Okay, die Änderungen in der GO sind in dem Pad verlinkt. Zeile 35. Ich glaube, ihr habt alle nochmal drüber geguckt. Gibt es da noch Ergänzungen oder Unstimmigkeiten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, wir stimmen die neue Geschäftsordnung einmal durch. Ich beginne dann mal hier im Mumble oben beim Walli. Der ist natürlich dafür, bis auf dass die Weltherrschaft fehlt. Martin? Ja, ich bin auch dafür. Wolf? Dafür. Janis? Dafür. Dafür. Christoph? Dafür. Ich bin auch dafür. Und Isan? Dafür. Wunderbar. Dann haben wir diese neue Geschäftsordnung einstimmig angenommen. Ihr werdet dann auf dem Vorstandsblock der Piraten NRW auch die Einteilung in Kürze finden. Genauso natürlich wie im Wiki in der Geschäftsordnung. Gut, dann kommen wir als nächstes zu den Berichten des Landesvorstands und beginnen mit Sven. Ja, danke. Ich bin natürlich wie immer, dadurch, dass ich ein Amt kumuliere, natürlich noch mit Bundesaufgaben und auch der Bundespresse beschäftigt gewesen. Dann bin ich natürlich auf dem LPT gewählt worden. Das ist natürlich auch in der Zwischenzeit passiert, zwischen der letzten und dieser Sitzung. Dann wurden die ersten Unterschriften geleistet bezüglich des Lagers. Ich muss mich jetzt auch noch drum kümmern, das mache ich aber im Laufe des Abends noch, bezüglich Ausweiskopie, dies, das, Richtung Bank. Da wurden natürlich die Umlaufbeschlüsse entsprechend brav mit abgestimmt und ich bin derzeit an der hybriden Bildung dran. Da ist gerade ein junger Mensch, 11 oder 12 Jahre alt, der da quasi den ja, Parteien im Landtag NRW ein bisschen in den Hintern tritt und versucht, sich mit der hybriden Bildung quasi lautstark zu machen. Und das ist ja ein Thema, mit dem ich vor vielen Jahren überhaupt mich politisiert habe. Deshalb versuche ich in der Zeit da zu unterstützen, bin mit ihm im Austausch und bin da tatsächlich gerade dran und schaue, was sich daraus wieder entwickeln kann. Das wär's von mir. Danke dir, Sven. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten, ihr könnt ihr gerne schon mal in den Sprechenraum gehen. Machen wir dann am Ende aller Berichte. Okay, dann wäre ich als nächstes dran. Ja, ich war auf dem LPT, bin entlastet wiedergewählt worden und auch noch ein paar Anträge losgeworden. Wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben zum neuen Landesvorstand. Ich habe mich als Antragskommission betätigt. Das heißt, ich habe die Satzung auch entsprechend im Wiki und Web und so weiter abgeändert, das Positionspapier auf der entsprechenden Seite eingetragen. Was mir gerade noch einfällt bei der PM, ganz vergessen, ich habe ein Interview gegeben am Montag nach dem LPT telefonisch bei der Rheinischen Post. Ja, dann habe ich unser How-to-Vorstandswechsel-Pad abgearbeitet und hoffentlich sämtliche Seiten im Wiki gefunden, im Web und auf dem Vorstandsblog den neuen Vorstand eingetragen. Dann habe ich die Umlaufbeschlüsse so ein bisschen vorangetrieben, weil noch nicht alle sofort Zugänge hatten, haben wir das dann teilweise auch ein bisschen unkonventioneller erledigt. Wir hatten ein Arbeitstreffen, das habe ich so ein bisschen vorbereitet. Naja, ein paar Tickets bearbeitet und vor allen Dingen auch übernommen. Jo, das war's von mir. Dann wäre der Wolf als nächstes dran. Ja, also zum Thema Landesvorstand kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil an dem Tag, als alle in Bielefeld waren und mich gewählt haben, war ich noch anderweitig für die AWO unterwegs und abends dann noch die Übergabe der Schatzmeister, weil ich ja bisher woanders Schatzmeister noch war, damit sich das nicht überschneidet. Hat natürlich an der vorbereitenden Sitzung zur Geschäftsordnung teilgenommen und habe logischerweise immer diverse Sachen drinstehen, die hier mit dem Landesvorstand nichts zu tun haben, weil für mich alles Piratenzeug halt Piratenzeug ist. Da ich diese Sachen seit Jahren so mitführe, da gibt es so einen Tätigkeitsbericht im Wiki, werde ich das auch weiterhin so reinposten. Alles, was hier nichts mit Landesvorstand zu tun hat, einfach ignorieren. Genau. Und dann mal gucken, was heute sonst noch so passiert. Okay, danke dir, Wolf. Und Bali? Ja, ich lerne es seit Jahren nicht, das mit Sternchen zu trennen. Ich mache immer Kommatas, aber egal. Also, ich habe noch ein bisschen LPT aufgeräumt. Ich habe Lehrgut weggebracht. Ich danke den Schleswig-Holstein für eine edle Spende. Die Arbeitssitzung war eh klar. Ich habe die Schatzi-Übergabe vorbereitet, da müssen wir später noch drüber sprechen. Ich habe mich darum gekümmert, dass der neue DSB-Verantwortliche heute eventuell gekürt wird. Diverse Mitglieder von Nahttelefonate und einen Resthauch Schatzmeisterei habe ich auch noch getan. In meinem neuen Job als Gensec habe ich noch nichts getan. Aber da haben wir ja eine hervorragende Assistentin, die da schon was getan hat. Dankeschön. Danke dir, Bali. Und dann haben wir als nächstes den Janis. Ja, ich war auch, wie meine KollegInnen und die meisten, beim LPT in Bielefeld und am Samstag beim Arbeitstreffen. Dann war ich am Dienstag bei im Dicken Engel zur letzten Generation, was organisiert wurde von Marc und Obereichwald, und habe Umlaufbeschlüsse abgestimmt. Danke dir. Christoph? Ja, ich war auch beim LPT und habe mich dann die Tage darauf ein bisschen in die verschiedenen Dienste eingearbeitet, habe mich am Ticketsystem ausprobiert, habe da vornehmlich mich damit beschäftigt, Spam zu löschen, habe aber auch ein Ticket aus Bochum mal beantwortet und mache mich an die Bielefelder Internetseite und habe mich ein bisschen mit dem Daniel von der Technik vernetzt und arbeite mich erstmal ein. Danke dir, und als nächstes haben wir die Isan. Guten Abend. Okay, ich war auch auf dem LPT und habe ein bisschen mal im Protokoll mitgeholfen. Ich war beim Arbeitstreffen dieses neuen Landesvorstands und ich habe den Dicken Engel besucht, nicht nur als Infoveranstaltung, sondern auch, weil das mit zur Social-Media-Arbeit gehört, zu hören, was in der Partei, in der Basis sich für Meinungen bilden, welche vorherrschend sind, welche nicht, um zu wissen, wie man die weitere Social-Media-Arbeit daraufhin abstimmt. Dann habe ich auf Social-Media die Vorstandslisten aktualisiert, habe sonstige AGÖA-Arbeit gemacht, habe während des Parteitags auch auf Social Media den Parteitag begleitet und die neuen Vorstandsmitglieder vorgestellt. Und ja, ansonsten Tickets noch und Kleinkram. Danke dir und Martin. Ja, ich habe natürlich auch an dem Arbeitstreffen teilgenommen. Dann habe ich für die Partei an der Demo, wir brauchen Platz, teilgenommen. Eine Demo für eine barrierefreie Stadt. Dort hatte ich einen Redebeitrag. Die Demo wurde teilweise vom WDR Lokalzeit Bergisches Land gefilmt und ist noch dort abrufbar. Dann habe ich diverse Ratsarbeit als Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Velbert geleistet, was jetzt nichts mit dem Landesverband zu tun hat in dem Sinne. Aber ich erwähne es das einfach mal informativ. Das war eine Fraktionssitzung, eine Ausschusssitzung, die ich das letzte Mal geleitet habe, weil der Ausschuss eingestampft wird, und eine weitere Ausschusssitzung. Ja, und da war die Woche dann auch schon voll. Okay, danke dir. Ich sehe den Reinhard im Sprechenraum. Mein Name ist Thomas Lüttler. Ich wollte eigentlich nur sagen, die Zusammenarbeit mit der letzten Generation sehe ich als sehr kritisch an, weil die benehmen sich ein wenig neben der Spur. Man kann zwar demonstrieren, man kann auch gegen die ganze Umweltverschmutzung sein, ist auch nicht mein, halte ich auch nicht viel von, aber sollte man doch mit den bekannten Mitteln machen. Und wenn man mit den bekannten Mitteln nicht weiterkommen soll, dann sollte man vielleicht eine eigene Partei gründen, um dann weiterzukommen. Danke. Jo, danke dir für deine Meinung. Gibt es sonst noch Anmerkungen oder Fragen bezüglich unserer Tätigkeitsberichte? Das ist nicht der Fall. Okay, dann mache ich weiter mit dem Bereich Statistik. Da haben wir einmal die Mitglieder, das ist Stand 9. April, 1394, davon stimmberechtigt 526. Dann Barkassenbestand, Stand von gestern 139,62 €. GLS Girokonto, Stand heute 11.518,85 €, Zinsertragskonto unverändert 29,99 €. Stadtsparkasse Düsseldorf, das Girokonto 68.979,85 €. Und, Entschuldigung, das Renditenkonto 186.789,41 €. Die VKV-Kontostände findet ihr immer auf unserem Vorstandsblog unter Kontostände im Menü. Da ist der Stand vom 15. Dezember eingetragen. Es gab wenig Änderungen, aber es wird da sicherlich zur nächsten Sitzung ein Update geben. Perfekt. Darf ich eine Anmerkung machen, ohne Wortmeldung zu schreien? Na gut. Ich habe mich heute mit unserem Martin unterhalten und da vermehrt Anfragen kommen bezüglich der Spendenbescheinigungen, habe ich mit ihm vereinbart, dass Montag Priorität ist, darauf die Spendenbescheinigungen aus 2022 auszustellen, auszudrucken. Die gehen dann den Weg zu dem neuen Landesschatzmeister und der wird die unterschreiben und dann gehen die an euch. So, nur damit das schon mal klar ist, damit nicht weitere Anfragen kommen. So, danke für die Info. Sonst sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. Dann mache ich weiter mit den Terminen. Da haben wir am 12.05., das ist am Freitag, die regelmäßige AGÖA-Sitzung um 21 Uhr im Mambel NRW. Für den 13. Mai sind zwei GMMs vom Hanfverband eingetragen, und zwar in Düsseldorf und Dortmund. Durchaus möglich, dass es noch weitere in NRW gibt. Das ist das, was die Webseite des Hanfverbandes hergibt. Am 13.05. ebenfalls gibt es einen Kreisparteitag der Piraten Rhein-Erft in Kerpen. Dazu gibt es auch eine Einladung. Nach dem Parteitag wird dort auch das 10-jährige Bestehen gefeiert. Und da sind alle Pirateninteressierten herzlich eingeladen. Es wird allerdings um Anmeldung gebeten, damit man in etwa abschauen kann, wie viele Menschen da kommen. Dann haben wir am 17. Mai die Fortführung des Kreisparteitages in Hagen. Der letztes Jahr 2022 stattfand und wo zurzeit eine Urabstimmung über Bestehen des Kreisverbandes stattfindet. Die Fortführung und die Auszählung der Urabstimmung findet dann statt ab 18.30 Uhr im Krokodil. Am 10.06. ist es schon wieder soweit. CSD in Bielefeld. Friday mit Stand, mit Piratenstand, nehme ich mal an, mit Infostand. Si, Senora. Dann haben wir am 16. und 17. Juni Bits und Bäume NRW 23. Da haben wir eine Einladung bekommen. Da kann man sich jetzt anmelden. Das Programm ist auch schon online. Am 24. und 25.06. haben wir den Bundesparteitag und die Aufstellungsversammlung zur Europawahl in Magdeburg. Am 8. und 10. September findet der dritte Parteienkongress in Leipzig statt. Da haben wir ebenfalls eine Einladung zu erhalten. Und am 8.10. sind Wahlen in Luxemburg. Wir sollten vielleicht auch mal dann die ganzen Wahlen, die wir in Deutschland haben, Landtag und so weiter, da irgendwie beim nächsten Mal dazu tragen. Vielleicht auch kleiner Hinweis zu den Wahlen in Luxemburg, die jetzt hier mit eingesetzt sind. Da kommt später ja noch ein Punkt dazu. Gerade weil Luxemburg ja auch nochmal ein Nachbarland direkt von NRW ist und da auch sehr, sehr erfolgsversprechend aussieht. Aber da kommen wir ja gleich zu. Jo, danke dir. Ja, Termine der Piraten NRW findet ihr auch immer auf unserer Webseite unter Landesverband Termine. Wenn eure Termine da nicht draufstehen, dann bitte kurze Mitteilung an uns, damit wir die ergänzen können. Okay, nächster Tagesordnungspunkt, Anträge an den Landesvorstand. Da haben wir keine, weil wir sehr fleißig waren und alles Anstehende im Umlauf beschlossen haben. Und das wäre auch der neue nächste Tagesordnungspunkt, Umläufe. Ja, da haben wir mit den Tickets 5019934, 5019935 und 5009925 drei neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen bei der Piratenpartei. Dann haben wir, ja, die Tatjana hat sich bereit erklärt, dem Landesvorstand weiter zur Verfügung zu stehen, im Bereich Mitgliederverwaltung zumindest so lange, bis da mit der neuen Software gearbeitet werden kann. Da haben wir eine Beauftragung für ausgesprochen und freuen uns ganz dolle, liebe Tatjana, dass du uns weiter unterstützt. Und wir haben noch eine zweite Beauftragung, nämlich wir haben den Oberreichwald, den Fabian, beauftragt als persönlichen Assistenten unseres politischen Geschäftsführers Janis. Auch hier super, wir brauchen Unterstützung, vielen Dank. Wir hatten einen Finanzantrag mit der Nummer 501901 vom VKV Leverkusen. Die Jahresgebühr Postfach stand an 22,90 Euro. Den haben wir natürlich angenommen. Die AG Technik hat bei uns angefragt, Ticketnummer 502280, ob unsere Materialien auch auf dem Bundesparteitag in Magdeburg verwendet werden dürfen. Und auch diesen Antrag haben wir angenommen. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Ja, tut mir leid, ich bin jetzt ein Arsch. Der letzte Antrag, ich bin natürlich dafür, aber es waren nur zwei Unterstützer. Deswegen hätte der Antrag gar nicht so weit kommen dürfen. Aber im Nachhinein unterstütze ich das und habe ja auch für Ja gesagt. Nur fürs nächste Mal, wir brauchen einen Antragsteller, zwei Unterstützer, damit ihr es lernt. Welchen Antrag meinst du? Den von der AG Technik? Ja. Also diese Regel mit zwei Unterstützern bezieht sich eigentlich nur auf die Finanzanträge aus den VKVs. Okay, dann ziehe ich mein Gewetter zurück. Außerdem war ich eh dafür und habe das eben schon in der BPT-Orga erzählt. Also, Peng. Aber gut für die Aufklärung, auch für andere. Haben wir geklärt, Gott sei Dank. Okay, gut. Ich sehe sonst niemanden im Sprechenraum, dann mache ich einfach mal weiter. Nächster Tagesordnungspunkt, Aktuelles aus den Kommunen NRW. Außer den Terminen, die wir oben schon bekannt gegeben haben, gibt es noch Neuigkeiten? Gerne aus dem Sprechenraum oder auch von den KollegInnen. Bedingt. Also was ich noch berichten könnte aus den Kommunen wäre, dass sich gerade wieder piratisch ein bisschen was hier im Bergischen Land sammelt und ich dabei bin, Remscheid, Wuppertal, Solingen zusammenzutrommeln, um da einfach die gemeinsamen Personen, die wir da jetzt vereinzelt haben, effektiv einsetzen zu können, dass man da wieder eine größere Gemeinschaft schafft. Aber gerade kommt ja ein bisschen was zusammen. Das ist sehr schön. Halt uns da auf dem Laufenden. Klar, immer gerne. Okay, dann haben wir unter Sonstiges Wichtiges eine Anfrage bekommen von unserer Bundesvorsitzenden, Ticket Nummer 501855. Da geht es um den Wahlkampf in Luxemburg. Ja, die Mail seht ihr ja im Pad komplett. Die Wahl in Luxemburg ist am 8. Oktober und es gibt da so ein paar Connections zu den Piraten nach Luxemburg. Und die Anne hat einfach mal die Landesverbände angeschrieben, die so am irgendwie an Luxemburg dran sind. Das sind unter anderem auch hier. Und fragt halt an, ob wir hier Aktive haben, die unter Umständen im Wahlkampf unterstützen können. So weit, so gut. Sie bat darum, diese Informationen weiterzugeben an unsere Mitglieder und oder ihr Funktionsadressen zu geben, dass sie die Leute direkt anschreiben kann. Frage an, ja, ich weiß nicht, vielleicht Sven oder Janis, was machen wir damit am besten? Ja, jetzt mit der PPLU-Anfrage, meinst du? Mhm. Also wir haben ja die, wir haben zwei Möglichkeiten, Mitglieder zu informieren. Einmal wirklich tatsächlich alle Mitglieder anschreiben, was wir natürlich sehr sparsam nur tun möchten. Und das andere wäre diese NRW-Info-Mailing-Liste, das ist so eine Ankündigungsliste, da könnten wir das drüber schicken. Dann sollte man da aber nochmal konkret dazu schreiben, wie man die Anne dann am besten kontaktiert und vielleicht auch irgendwie so eine Art Frist, bis wann man das tun sollte oder so. Ja, ich denke, also wenn, also wir haben ja so eine Unterstützungsanfrage, die sollten wir dann über NRW Info dann noch dazu schreiben, die müsste ich nochmal unter Termine gucken, wann haben wir Wahl? Okay, im Oktober. Ja, dass man so bis Ende Juni oder so sich per Mail bei Anne melden soll. Ich meine, die ist da aktiv hinterher. Ich denke, so international wie sie da vernetzt und dran ist, hat sie da auch am besten die Möglichkeiten, da die personellen Ressourcen zu vernetzen. Also wenn dann so, würde ich sagen. Okay, das heißt, wir schicken ihre Mail 1:1 über die NRW-Info mit der Kontaktmöglichkeit über ihre Vorstandsadresse, dass man sich da möglichst bis Ende Juni meldet. Genau, würde ich sagen. Okay. Gut, ja, das kann ich gerne tun. Da kann ja auch nicht jeder schreiben auf dieser NRW-Info-Mailing-Liste. Dann werde ich das jetzt am Wochenende tun. Gut, dann haben wir als nächstes den dritten Parteienkongress in Leipzig vom 8. bis 10. September. Das ist auch ein langer Text, Einladung. Komischerweise, sind wir schon beim dritten Parteienkongress. Ich habe, glaube ich, nur einen bisher so am Rande mitbekommen. Weiß noch jemand, Isan oder Bali vielleicht, wer, ich meine, der Wilk wäre auf einem gewesen, kann das sein? Kann ich dir nicht sagen. Ist der Wilk nicht zufällig im Zuhörerraum? Ich gucke gleich mal. Nein. Okay, das wissen wir auch nicht, aber im Prinzip wäre das doch auch erstmal etwas, was man in so einer Polgeerfunde besprechen sollte, oder? Was ich da sagen kann, das war der Parteienkongress. Ich meine, Marc ist unten, wir waren auf dem zweiten, sofern ich mich da noch richtig dran erinnere. Und hatten da, glaube ich, auch in der Folge von berichtet. Ich stehe ein bisschen diffus zum Parteienkongress, um ehrlich zu sein. Also zu dem Forum Demokratische Vielfalt. Ja, weiß nicht, war Marc oder Sanna Mitstreiter dabei? Ich frage jetzt einfach bei den Zuhörern mal nochmal nach. Wohl nicht. Ich bin denen auch ein wenig, also von denen, ich habe Protokolle gelesen von denen, das weiß ich noch, aber ich war nicht da. Also ich habe jetzt auch mal so versucht, in meinem Gehirn nachzuforschen, aber Vako, ich meine, du hast recht, dass Wilk bei einem davon war. Der hat davon erzählt. Und vermutlich der Erste. Dann waren, die haben nämlich, glaube ich, ihre Satzung in Münster oder so, war der zweite Kongress. Da bin ich dann mit Marc hingefahren, weil übrigens die Höllen ÖPNV-Fahrt meines Lebens, weil alles auf dem Weg aufgefallen ist. Ich kam eine Stunde später. Aber es ist eine sehr chaotische Gruppe. Und das soll, also wir in Chaos, aber ich glaube, Marc kann davon gleich auch erzählen, weil der ist gerade im Sprechen. Wir haben, nachdem wir uns darüber unterhalten haben, nicht viel Positives rauszuholen. Also es war wirklich, selbst wenn ihr Chaos kennt, es war noch chaotischer. Ja, Marc, hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Ich war sowohl beim ersten als auch beim zweiten Parteienkongress dabei und ich beobachte das schon die ganze Zeit, auch die ganzen Vorbereitungen. Und wie Sven sagt, ein chaotischer Haufen aus Kleinstparteien, Parteien, die teilweise nur 3 Leute beherbergen, die sich da versuchen an etwas größere Parteien, und die Piraten waren dort die größten, neben der ÖDP, ranzuhängen. Es ist ein sinnloser Versuch, irgendwie alles nachzuahmen, sich ein bisschen Gehör zu verschaffen mit den Großen und mit dem Kapital, ob das nun Manpower oder Geld ist, der großen Parteien. Ich beäuge das die ganze Zeit und auch sehr vorsichtig, und ich rate auch davon ab, gerade mit der ÖDP hatten wir wahnsinnig viele Probleme. Ich denke, ich werde das Montag in der Arbeitssitzung des BUFOs ansprechen und ich denke, ich werde dort runterfahren. Ich habe auch schon mit Fabian gesprochen, ob der mich begleiten wird. Ich weiß nicht bei Sven, wie Svens Termine aussehen. Wir sollten das weiterhin im Auge behalten. Ich glaube kaum, dass welche davon uns zu uns rüberkommen, und ich glaube auch nicht, dass da eine großartige Zusammenarbeit stattfindet. Aber eine freundschaftliche Basis sollte man sich irgendwie erhalten. Das ist so die Meinung, die ich da habe. Ja, dann würde ich ja vielleicht vorschlagen, Marc, wenn du das besprochen hast, wenn man sich da innerhalb der Piratenpartei so ein bisschen einig ist und wenn du noch Unterstützung brauchst, dann sprichst du Sven oder Jannis, das würde so in deren Geschäftsbereich passen, einfach nochmal an, dass dann vielleicht noch einer von uns von NRW mitfährt, aber das hört sich jetzt nicht so an, als wenn man sich da wahnsinnig drauf freuen würde. Es wird noch in der Polge-F behandelt und ich halte euch auch natürlich auf dem Laufenden. Okay, danke dir. Gut, ja, dann haben wir noch einen Tagesordnungspunkt. Und zwar geht es da um die Crew Ems-Piraten. Da haben wir eine E-Mail von Thomas bekommen, dass diese Crew nicht mehr aktiv ist und wir sollten sie doch bitte auflösen. Und ja, ich habe mal so ein bisschen geschaut, in Zeile 433, wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr alle noch als aktiv gemarkerte Crews im Wiki. Zu Crews kann ich ganz kurz was erzählen. Das ist tatsächlich eine Organisationseinheit, die wir in unserer Satzung beziehungsweise in der Strukturordnung in der angehängten erwähnen. Crews können sich bilden, wenn da 3 oder mehr Piraten zusammenkommen. Die meisten Crews haben sich tatsächlich in den allerersten Jahren der Piratenpartei gegründet, als es noch keine oder so gut wie keine Kreisverbände gab. Viele sind sicherlich seit Jahren da nicht mehr aktiv. Da müsste man im Prinzip, wenn man hier schon so einen prima Anlass hat, dass mal jemand sagt, was ist das denn, mal so eine generelle Entscheidung treffen. Der Landesvorstand laut Strukturordnung kann Crews auflösen, wenn er entweder feststellt, dass in dieser Gruppe nicht mehr 3 Piraten sind, was ich dann als Begründung datenschutzrechtlich so ein bisschen bedenklich finde, oder aber auch wenn allgemein Inaktivität festgestellt wird unsererseits, was jetzt, ja, so Wiki-Seiten sind auch nicht immer so aussagekräftig, was das angeht, aber ja, das war so ein bisschen Oma erzählt aus dem Krieg. Ich würde da gerne eure Meinung zu hören. Es gäbe die Möglichkeit tatsächlich anhand der Wiki-Seite, die zum letzten Mal 2014 oder so erneuert wurde, diese Crew auf inaktiv zu stellen, per Kategorie und vielleicht oben auch noch zu schreiben, Achtung, hier ist keiner mehr aktiv, aber wenn ihr die lieber wiederbeleben wollt, könnt ihr das so und so und so machen und das dann tatsächlich mal für alle Crews durchzuziehen. Also das wäre jetzt so mein Vorschlag. Dann gibt es Meinungen, ihr Lieben? Ja, klingt aber klingt. Ich rede zu viel. Und ich lasse Christoph den Vorsprung. Ja, ich finde, das klingt nach einem guten, vernünftigen Vorschlag. Ich wäre dafür. Da sind wir schon wieder anderer Meinung. Ich glaube, wir haben Wichtigeres zu tun, als um jetzt um inaktive Wiki-Seiten zu kümmern. Sorry. Ja, also ich würde aus Schatzmeister-Sicht ergänzen wollen, dass das nur dann eine Aktion erfordern würde, wenn die Ems-Piraten auch gleichzeitig ein VKV wären. Dann sollte man das, die Inaktivität satzungsgemäß entsprechend zur Auflösung nutzen. Ansonsten gibt es zahllose inaktive Seiten überall, weil es waren halt mal irgendwann viel mehr Leute, die alles ein hohes Mitteilungsbedürfnis hatten und im Prinzip kann man das ignorieren oder irgendwann mal einen Arbeitskreis gründen, der sich um inaktive Wiki-Seiten kümmert. Also mir geht es ja nicht darum, irgendeine Wiki-Seite als inaktiv zu markieren, aber das Problem, was ich halt sehe, ist gerade bei Neupiraten, die sich so ein bisschen umschauen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Düsseldorf. Wir hatten tatsächlich zu Hochzeiten 4 Crews neben dem Kreisverband. Und wenn du dann als Neumitglied da mal so schaust und dann immer auf diese verwaisten Seiten stößt, wo aber eben nicht explizit steht, das ist hier inaktiv, dann ist das sehr verwirrend und auch frustrierend. Und es sind ja so viele Seiten nicht, wo man das mal eben einfügen könnte. Das ist vielleicht eine halbe Stunde Arbeit, das könnte man sich noch aufteilen. Dann haben wir das einmal markiert und wenn wir da jemandem auf die Füße getreten sind, können wir da ja auch dazu sagen oder schreiben oder veröffentlichen, dass wir das getan haben. Ich würde tatsächlich dazu gerne einen Beschluss machen wollen, dass wir das so tun. Und wenn sich irgendwo noch Aktive melden, kann man das ja auch wieder rückgängig machen. Isan. Ich unterstütze das, was du gerade gesagt hast, auch aus dem Punkt, es ist eine Art Außendarstellung. Und die Außendarstellung, wenn die also veraltet ist und sich da gar nichts tut, die ist einfach in der Gänze gesehen desaströs. Das müssen wir irgendwie ändern. Okay, Ben ist da, sonst Mbali. Also, wenn es euch auffällt, ich nehme jetzt ein Beispiel Düsseldorf. Wenn es da 3 Crews gibt, wo sich gar nichts tut, wo seit 2016, 15 nichts getan worden ist, dann bitte mach das gerne. Mit dem Hinweis darauf, wende dich an deinen Landesvorstand, du bist jederzeit herzlich willkommen, bla bla. Alles okay, aber ich würde jetzt nicht alle 53 Kreise durchgehen wollen, wegen oder alle Crews durchgehen wollten, wegen Inaktivität und die wegdropsten. Naja, sie sind ja nicht weg, ne? Ja, du weißt, wie ich das meine. Also ich würde keine einzige Sekunde im Moment dafür in Anführungsstrichen vergeuden, mir die Sachen rauszusuchen. Wenn das jemand möchte, bitte gerne, kein Problem mit. Und dann können wir das auch so jetzt sagen, dann machen wir das so, wenn uns das auffällt, auf inaktiv setzen, fertig ab. Okay, dann würde ich vorschlagen, ich mache einfach einen entsprechenden Antrag für die nächste Sitzung oder für den Umlauf. Dann kann nochmal jeder sagen, ob er dafür oder dagegen ist oder sich enthalten. Und ich würde das auch machen. Also hier in dem Link, das sind ja alle Crews, also bundesweit, NRW sind dann entsprechend weniger. Also das sind vielleicht 25 Wiki-Seiten, wo man mal eben kurz gucken muss, letztes Mal 2015 aktualisiert und dann kann man die inaktiv setzen. So viel Arbeit ist das nicht. Okay, gut. Dann haben wir Ja, das ist dann unser letzter Tagesordnungspunkt, sonstiges Wichtiges. Wir haben eine Einladung zum Global Marihuana March in Darmstadt bekommen, Ticket Nummer 502281. Die Hessen bitten da um Mithilfe, denn die sind auch im Landtagswahlkampf. Sie dürfen auf dem GMM Unterstützungsunterschriften sammeln. Das Ganze findet statt am 6. Mai. Wer sich dafür interessiert, der GMM startet in Darmstadt um 13 Uhr auf dem Georg-Büchner-Platz, kann sich gerne den Hessen-Piraten anschließen und für die Landtagswahl und die Liste Unterstützungsunterschriften sammeln. Und auch da habe ich wieder eine Frage. Scheiße, ich habe schon wieder nicht Wortmeldung geschrieben. Ja, ein letztes Mal noch, Bunny. Heißt Einladung, die bezahlen mir die Fahrtkosten, dann fahre ich da gerne runter. Steht da nicht explizit in der Mail drin. Dann müsstest du nochmal nachfragen. Also ich stelle es jedem frei, da runterzufahren. Hessen braucht auf jeden Fall Unterstützung, genauso wie jetzt in die nächsten 2 Wochen Bremen und Bremerhaven. Ich glaube, für Bremen und Bremerhaven haben wir, glaube ich, sogar noch ein Kontingent offen zur Unterstützung. Ich bin mir nicht sicher. Nein, wir hatten mal einen Finanzbeschluss gemacht über, ich glaube, 1.000 Euro für Bremerhaven. Für diverse Reisen zum Sammeln von Unterstützungsunterschriften in anderen Landesverbänden haben wir keinen Antrag aktuell. Sollten wir vielleicht mal machen. Ja, gut. Ist jetzt nicht Thema. Vergessen. Ich frage die Hessen, ob sie mich einladen. Dann mache ich mit denen gerne Unterstützungsunterschriften und dann übernachte ich mal eine Woche in Kassel oder in Frankfurt und fertig. Okay, das war's soweit auf unserer Liste für heute. Es wurde schon ein nicht öffentlicher Teil angekündigt. Ich werde dann aber zunächst diese Sitzung schließen. Der nächste Termin ist in 14 Tagen. Wir bleiben bei der Regelmäßigkeit des vorherigen und vorvorherigen Vorstandes und wie das, glaube ich, schon seit 10 Jahren ist. Alle 14 Tage Donnerstags, das nächste Mal also am 18. Mai um 20.30 Uhr im NRW-Mambel. Und damit beende ich die Sitzung für heute um 21.15 Uhr und bedanke mich nochmal bei Elder fürs Protokollieren.